Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Folge 89. Jawohl, ich weiß nicht, wie lange der heute insgesamt geht, weil von der Themenanzahl ist ja nicht ganz so viel heute, aber dafür ein paar kontroverse Themen und ich hoffe, ich kann mich zusammenreißen, dass ich mich da nicht komplett reinstürze in was weiß ich. Wieder komische Tiraden, ja, die ich manchmal ja hier mache. Muss ich mich zusammenreißen. Das sind ein paar kontroverse Themen und ja, da bin ich immer ein bisschen aufbrausend, ja. Und deswegen würde ich sagen, jetzt auch zuerst mal der Markus, ja, zum Thema Spotify Streaming. Spotify, das hatte ich ja nochmal angesprochen in der letzten Folge vom Uncast, in der Folge 88. Und jetzt hat eben der Markus da auch nochmal so einen kleinen Test für euch. Ja, damit auch von mir wieder hallo und herzlich willkommen. Gruß an alle Uncast-Hörer und auch natürlich an den Rio. Ja, bei mir geht's diese Woche kurz um das Thema Spotify. Rio hat's ja letzte Woche schon im Uncast angedeutet. Spotify ist in Deutschland gestartet. Das ist einer der Musikstreaming-Dienste, die mittlerweile ja wie Pilze aus dem Boden schießen. Mittlerweile ist gut. In Deutschland, muss man sagen, schießen sie mittlerweile wie Pilze aus dem Boden, denn in anderen Ländern gibt es ja Dienste dieser Art schon länger. Spotify ist eigentlich der Dienst, der ja die größte Musikauswahl bietet, aber dennoch auch einige Nachteile hat, muss man ganz ehrlich sagen. Kommen wir zuerst mal zu den Vorteilen. 16 Millionen Musiktitel, das haben nicht viele andere der Konkurrenten. Die meisten liegen so bei 12 bis 15 Millionen. Und ja, also ich habe dann auch einige, ja, ich mag einige Checks gemacht. Ich habe einige ja, seltene Titel mal gesucht, die dann wirklich zum Beispiel bei RDO, das ist auch einer dieser Musikstreaming-Dienste, oder auch bei Simfy nicht verfügbar waren, bei Spotify aber dann eben doch. Also muss ich sagen, von der Musikauswahl her ist der Dienst gut. Weiterer Vorteil, es gibt natürlich eine Android-App, das haben die anderen aber alle auch, aber es gibt auch Apps für iOS, also für Apple. Es gibt auch eine App für den BlackBerry, die ist zwar noch im Beta-Stadium, aber dennoch muss ich sagen, die funktioniert eigentlich schon sehr, sehr stabil, kann man überhaupt nicht meckern. Es gibt eine Windows Phone-App und das haben momentan nicht allzu viele. Ich glaube, neben Spotify gibt es nur von RDO momentan eine Windows Phone-App, die anderen haben das alle noch nicht. Also da muss ich sagen, diesbezüglich sind die eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt. Was mir bei den mobilen Apps, und zwar egal, ob es die Android-App, die habe ich auf meinem Samsung Galaxy Note getestet, ist oder die iPhone-App, ist es völlig egal. Was über die Apps im Gegensatz zu RDO zum Beispiel nicht funktioniert, ist das Radio hören. Man kann ja entweder eigene Playlisten anlegen oder ja gezielt nach bestimmten Interpreten, nach bestimmten Titeln suchen oder ähnliches. Das geht natürlich problemlos, aber es gibt auch bei Spotify die Möglichkeit, Radio zu hören. Kein richtiges Radio im klassischen Sinne, es ist kein Moderator da, aber man kann jetzt sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel ausschließlich Musik, Popmusik hören. Ich möchte jetzt ausschließlich Rockmusik hören. Ich möchte jetzt ausschließlich Country hören. Ich möchte jetzt ausschließlich klassische Musik hören. Oder ich mache das so, wie man es seit Jahren von Last.fm kennt. Ich suche mir einen Interpreten aus, ich sag mal das Electric Light Orchestra. Und höre Musik, die zum Electric Light Orchestra passt. Also jetzt nicht nur von ILO Musik, sondern auch von anderen Classic Rock Bands. Halt eben alles so ungefähr die gleiche Richtung. Und genau das funktioniert über die App nicht. Und zwar völlig egal, ob es am Android-Handy ist, egal, ob es am iOS-Gerät ist oder wie auch immer. Das muss ich sagen, ist ein großer Nachteil. Ein weiterer Nachteil, den hat der Rio. Ich weiß gar nicht, ob er es in der Sendung auch erwähnt hat, aber ja, auf jeden Fall hat er das schon in den Raum geworfen. Es muss am Desktop zwingend eine App oder ein Programm, eine Software installiert werden. Die gibt es zwar wirklich für alle Systeme, ich glaube sogar für Linux, also für den Mac und für den Windows-PC in jedem Fall. Ich meine sogar auch für Linux gibt es eine Spotify-App. Die App ist auch wirklich super. Also ich muss sagen, sie ist wirklich super aufgemacht, aber wer jetzt sagt, ich möchte lieber über den Browser Musik hören, Ja, da sieht's bei Spotify schlecht aus. Das funktioniert nämlich im Gegensatz zu anderen Diensten nicht. Bei dieser funktioniert's, ich glaube, bei Audio funktioniert's auch. Bei Simfy funktioniert es ebenfalls. Die haben alle auch natürlich Programme. Aber sie lassen dem User die Möglichkeit, sich eben auch unabhängig von einer Desktop-Installation über den Browser halt eben mit Musik beriesen zu lassen. Das muss ich sagen, ist natürlich schon bei Spotify ein Nachteil. Weiterer Nachteil, der Login funktioniert ausschließlich über Facebook. Das heißt, wer sich bei Facebook nicht anmelden möchte, der kann sich auch bei Spotify nicht anmelden. Das ist ein Nachteil, den Spotify mit ein, zwei anderen vergleichbaren Diensten ebenfalls teilt. Aber mich stört's nicht unbedingt, aber es gibt eben Leute, die das stört. Aber es führt auch zu technischen Problemen. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht am Windows-PC, dass der Login mit dem Chrome-Browser, also zum erstmal den Dienst einrichten, konfigurieren, Abonnement bestellen und ähnliches, dafür geht's dann schon über den Browser, nicht über die App. Und also mit dem Chrome-Browser am Windows-PC funktioniert es nicht. Mit dem Chrome-Browser am Mac funktioniert es nicht. Mit dem vorinstallierten Safari-Browser am Mac funktioniert es ebenfalls nicht. Also Firefox habe ich am Mac nicht installiert, den Internet Explorer von Microsoft gibt es für den Mac nicht. Das heißt, am Mac habe ich momentan keine Möglichkeit, Spotify überhaupt zu konfigurieren. Das ist schon mal schlecht, muss ich sagen. Am Windows-PC geht's, und zwar mit dem Internet Explorer, aber da muss ich sagen, das wäre dringend verbesserungswürdig. Es liegt auch nicht am einzelnen Rechner. Also ich habe es im Büro mit Windows 7 versucht, ich habe es am Windows-Notebook mit Windows 7 versucht, ich habe es an der uralten Kiste hier im Studio versucht, dort ist noch Windows XP Professional drauf und auch damit geht's nicht. Ja, und Mac-technisch, ich habe es sowohl am iMac als auch am MacBook Air versucht, es funktioniert nicht. Also ich muss sagen, das sind eigentlich grundlegende Dinge, die sollte heutzutage ein solcher Anbieter testen, bevor er live geht. Denn es verwendet nicht jeder den Internet Explorer. Ich habe nichts gegen den Internet Explorer, aber für den Mac zum Beispiel gibt es ihn nicht. Der vorinstallierte Safari-Browser für den Mac wird ebenfalls nicht unterstützt. Chrome mittlerweile ja unbestritten die Nummer 3 unter den Browsern, und man sagt Google Chrome ja nach, dass das sogar noch größer werden könnte. Also Chrome geht ebenfalls nicht. Also irgendwas, muss ich sagen, machen die Jungs da falsch. Also zumindest könnte man darauf hinweisen. Es wird zum Beispiel nur Internet Explorer und möglicherweise auch Firefox, weiß ich nicht, habe ich nicht installiert, unterstützt. Also das, muss ich sagen, ist auch relativ schlecht. Ansonsten, wie gesagt, der große Vorteil die Musikauswahl. Der große Vorteil ist, dass man eben Musikspartenradios noch anlegen kann, also Radios nach bestimmten Bands, wie bei Last.fm. Das können die eigentlich alle, Audio, Simfy, wie auch immer. Das können die eigentlich alle, aber dass es eben vorprogrammierte Spartenkanäle gibt, muss ich sagen, das ist dann schon etwas, was nicht alle dieser Musikstreamingdienste haben. Kostenmäßig nehmen die sich alle eigentlich nichts. Wer es nur am PC nutzen möchte und auch auf keine Offline-Nutzung Wert legt, weil er sowieso immer online ist, 4,99 € im Monat. Wer auch offline hören möchte und wer auch die Smartphone-Apps verwenden möchte, 9,99 € im Monat. Es gibt auch eine werbefinanzierte, kostenlose Version. 6 Monate lang kann man da unbegrenzt hören und etwa alle 15 Minuten kommt Werbung. Und nach 6 Monaten soll das Ganze dann möglicherweise eingeschränkt werden. In anderen Ländern sagt man, können die Leute dann noch so etwa 10 Stunden im Monat Musik hören, werbefinanziert, wie es dann hier aussieht. In Deutschland muss man einfach mal abwarten, denke ich mal. Also so sind die Konditionen, wenn man sich anmeldet. Die ersten 48 Stunden sind generell kostenfrei. Und wer danach seine Zahlungsdaten hinterlegt, man kann aber auch direkt wieder kündigen, bevor die kostenlose, der kostenlose Zeitraum endet, der kann bis zu 30 Tage insgesamt Spotify kostenlos nutzen. Also einen Test ist es auf jeden Fall wert. Es ist auf jeden Fall eine feine Sache. Wie gesagt, auch ausgefallene, auch seltene Sachen. Ich habe dort zum Beispiel nach der Kennmelodie des ehemaligen Seesenders Radio Nordsee International gesucht. Man of Action vom Les Reed Orchestra von Ende der 60er Jahre, dieser Instrumentaltitel. Den gibt's bei Simfy zum Beispiel nicht. Den gibt's auch bei Audio zum Beispiel nicht. Und Spotify hat ihn beispielsweise. Und da muss ich sagen, Hut ab, die haben auch wirklich seltenere Sachen. Also testet das Ganze mal. Ich finde es nicht wirklich gut, nicht wirklich schlecht. Ich werde es kostenpflichtig auf keinen Fall weiter buchen. Ich werde aber auch die anderen Dienste kostenpflichtig nicht buchen. Einfach, weil ich es nicht brauche. Weil ich eigentlich eher derjenige bin, der wirklich echtes Radio hört. Ich bin absoluter Radio-Nerd. Also ich schalte das Radio ein, wenn ich morgens aufstehe. Meistens mit der Tune-In-App, die es ja auch für alle möglichen Smartphone-Betriebssysteme gibt und die am PC oder am Mac auch über den Browser funktioniert. Oder, ja, und das Radio läuft dann im Prinzip den ganzen Tag, bis ich schlafen gehe, durch. Aber da werde ich eben auch informiert, da habe ich Moderation etc. pp. Aber einfach nur Musik, muss ich sagen, ist eine feine Sache. Gibt es mit Sicherheit eine Zielgruppe. Es gibt viele Millionen Nutzer von Spotify und auch von anderen vergleichbaren Diensten. Aber ich bin jetzt nicht derjenige, der dafür zahlen würde. Gut, so viel dann in dieser Woche von mir. Und damit gebe ich wieder zurück zum Rio. Ja, vielen Dank wieder an den Markus von smartphonefan.de und ich gehe gleich weiter zum nächsten Thema, Instagram. Ja, Instagram ist so das so ziemlich meist gehypte, ja, was ist es eigentlich, Bild-Sharing-Programm, ein paar schönen Funktionen und dann kann man das Bild dann veröffentlichen. Ja, und wenn ihr jetzt erstmal denkt, wie jetzt, was ist daran besonders? Ja genau, das frage ich mich seit Anfang an. Nichtsdestotrotz, offenbar durch, also vom iPhone kommt Instagram, ja, hat dafür Furore gesagt. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht warum, vielleicht weil sie die ersten waren. Nur heutzutage ist, sage ich mal, Instagram auf Android komplett unnütz. Ja, ich weiß, einige werden wieder wahrscheinlich jetzt Probleme haben, weil ich das so massiv sag, ja, so ungeschönt, aber ich kann es die ganze Zeit schon nicht verstehen, ja, warum? Weil es auf Android schon Ewigkeiten Alternativen gibt, bessere Alternativen, wie ich finde. Ich verstehe auch den Sinn von Instagram nicht so ganz im Zeitalter von Twitter, Google Plus, Facebook. Das verstehe ich noch nicht so ganz, ja. Wie gesagt, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist halt, dass es eben eine App war, die bereits schon sehr früh auf dem iPhone vorhanden war und damit ein paar neue Funktionen brachte, die es eben so nicht gab, nämlich zum Beispiel eben Bildbearbeitung, ja, auf Knopfdruck, das heißt, man macht ein Bild, dann sagt man, okay, die Qualität ist halt jetzt nicht besonders toll, eventuell, und dann macht man einen Filter drüber, zum Beispiel so Vignette-Filter, ja, dass es dann eben so ein bisschen rustikal aussieht, ja, oder man verstärkt die Farben etwas, ja, simuliert ein HDR-Image oder ähnliches halt, damit es ein bisschen anders aussieht, und dann schreibt man kurz eine Notiz dazu und sendet das an seine Bekannten. Ja, also vorwiegend Social Networks. So, und das geht halt bei Android schon ziemlich lange. Es gibt auch genug Dienste, wie gesagt. Und ich habe mal ein paar Alternativen zusammengetragen. Und ich sag's nochmal knallhart, also warten auf Instagram, warum, ich weiß es nicht. Das ist so ziemlich das Unnützeste mittlerweile, weil es schon hunderte von Apps, und ich übertreibe nicht, hunderte von Apps gibt, die das machen können. Es gibt auch mehrere Ansatzmöglichkeiten. Einmal ist ein Ansatz, man nimmt das Foto auf, nimmt ein Bildbearbeitungsprogramm auf dem Handy, das hört sich jetzt schlimmer an, als es ist. Es gibt einige, da komme ich gleich dazu, die das ruckzuck machen können. Und dann verändert man das Bild und sendet das dann an verschiedene Dienste. Das kann Blogger sein, ja, schicke das an Blogger. Hab da eine extra Seite, so das microrio.blogspot.com, haha, jetzt kann ich mal wieder Werbung machen. Und dort tue ich zum Beispiel, wenn ich irgendwo was Kurzes, Interessantes sehe, poste ich das dort, ja. Und weiterhin gibt es dann auch Twitter, ja, Google Plus vor allem, da komme ich noch ausführlich dazu. Und da überall kann man diese Funktion machen. Gerade Google Plus bietet umfangreiche Kommentarfunktionen, Weiterbearbeitungsfunktionen. Ich fange mal vorne an mit den Bildretuschierprogrammen. Also zunächst mal gibt es sowas wie Pixay oder Photofunia. Ja. Diese beiden Programme, da kann man Bilder, die man macht, direkt verändern. Ja, ebenfalls Vignette-Effekte drauf machen oder halt die Farben verbessern, heller machen, dunkler machen, Nachtsichtmodus, andere Funktionen, totale Spielereien. Man kann auf die Bilder nochmal was draufschreiben, zeichnen, verändern und so weiter und so weiter. Also es gibt so viele Funktionen, so viel mehr Funktionen als Instagram. Das kann ich hier gar nicht alles aufzählen. Schon brauche ich eine halbe Stunde alleine für diese beiden Programme genau vorzustellen. Schaut es euch mal an. Bei beiden Programmen gibt es eine kostenlose Version. Pixay und Photofunia sind auch verlinkt hier auf dem Artikel ancast.netcasts.com. Und ja, da könnt ihr das dann mal sehen. Dann gibt es auch noch die integrierten Funktionen bei vielen Handys, beispielsweise bei HTC, ja, und bei allen Ice Cream Sandwich Geräten, die nativ Ice Cream Sandwich haben. Dort ist ein Foto-Editor bereits integriert mit ebenfalls sehr schönen Effekten, die man ganz, ganz schnell machen kann, per Knopfdruck. Das ist wirklich äußerst interessant und man braucht auch keinerlei zusätzliche Software zu installieren. Ich rufe hier zum Beispiel mal die Gallery auf, ja, und da wähle ich dann ein Foto aus, ja, beispielsweise. Ich kann auch direkt natürlich eins aufnehmen und kann das dann sofort editieren. Ja. So, dann nehme ich jetzt zum Beispiel mal ein Bild und sage jetzt hier in dem Menü Edit. Ja, dann lädt er den Fotoeditor, den integrierten im System, und da habe ich zum Beispiel Funktionen für Licht zu verändern. Fill Light, Highlight, Shadows und einen sogenannten Autofix. Ja, wenn ich da draufklicke, dann verbessert er das Bild quasi automatisch. Da muss man ausprobieren. Oftmals ist das mit einem Klick dann wirklich schon deutlich verbessert. Manchmal sind die Ergebnisse aber auch alles andere als gut. Da muss man es einfach ausprobieren, ob das für das einzelne Bild funktioniert. Dann gibt es einen FX-Tab für zum Beispiel Cross-Processes zu machen. Das ist ganz interessant, dass da werden Farbveränderungen vorgenommen, verschiedene Posterize, auch hier sagen wir mal Kontrast- und Farbveränderungen. Das ist alles schlecht zu beschreiben, das muss man einfach mal ausprobieren. Lomo-Funktion sieht auch ganz gut aus. Das ist schon fast so eine Art Vignette-Funktion, da kann man Bilder, die jetzt qualitativ nicht ganz so gut gelungen sind, doch noch ein bisschen aufwerten, so dass sie vielleicht interessant sind. Ja. Übrigens ist das gar nicht so diskussionslos, dieses Thema, weil manche finden es überhaupt nicht gut, hier jedes Müllfoto in Anführungszeichen zu bekommen und mit Effekten überlegt, hinterlegt, und da sind dann ein paar Leute auch, ich will nicht sagen ärgerlich, aber denen geht das manchmal auf die Nerven, dass eben so viel Gram gepostet wird. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, weil ich poste gerne solche Sachen. Warum nicht ein paar Effekte dazu legen? Aber ich wollte es nur mal gesagt haben, nicht, dass ihr, wenn ihr euren Feed flutet, ja, mit solchen effektbeladenen Fotos, dass vielleicht ein paar Leute da dann ja negativ darauf reagieren können. Ja, also, und hier gibt's weitere Farbveränderungen, ja, von negativ bis eben auch Zeichen. Auch das ist mit ICS, mit Ice Cream Sandwich direkt möglich. Das ist, weil dann kann man auch das Ganze natürlich zuschneiden, rote Augen entfernen, ja, sogar das Gesicht kann man da strahlen lassen, ja, das ist mit der automatischen Gesichtserkennung möglich, auch Face Tan, ja, also das ist oder das Bild etwas gerader machen, wenn man es ein bisschen schief aufgenommen hat, und so weiter und so weiter und so weiter. Jede Menge Funktionen, wie gesagt. Schon bei Ice Cream Sandwich integriert und auch bei zum Beispiel HTC Phones sind solch ein Foto-Editor bereits mit drin. Da braucht man noch nicht mal solche Programme wie Pixay zu installieren. So, das Ganze kann man dann eben per Share-Funktion, das ist ebenfalls nur ein Klick, schicken an beispielsweise Twitter, an seinen Blog, oder eben auch an Google Plus. Dort kann man das Foto übrigens noch weiter bearbeiten, dann auf dem PC, direkt in Google Plus. Da gibt es nämlich jede Menge Funktionen, die da mit integriert wurden. Und da gibt's halt dann auch eine schöne Community mit vielen Kommentarmöglichkeiten. Übersichtlich und vielen weiteren Funktionen, die man dort eben benutzen kann. Wer jetzt sagt, okay, ich möchte aber für meine Fotos eben, um niemanden mit zu nerven, eine komplett getrennte Community haben und vielleicht nur ab und zu mal ein Foto zu Twitter auch schicken, ja, der kann das natürlich auch machen. Es gibt nämlich da auch schon seit geraumer Zeit einen quasi, ja, direkter Konkurrent, wenn ich mal sagen will, zu Instagram, und der sehr, sehr, sehr viel Funktion eben auch bietet. Und das nennt ist PicPLZ, PicPLZ. Und da wird quasi auch die Plattform geboten, um die Bilder zu sharen, ja. Und von dort aus kann man auch diese Bilder an Facebook, Twitter, Flickr, Tumblr, Posterous und Foursquare weiter schicken. Ja. Aber man kann sie auch direkt auf dem Dropbox-Account speichern mit dieser PicPLZ. Ja. Insgesamt gibt es Menge Funktionen hier. Das sind wieder Ewigkeiten von oder ewig große Listen hier von Funktionen, die man da machen kann. Eben auch dieses beliebte Vintage, ja, Black and White, Toy Camera, ja, und was eine Russian Toy Camera ist, weiß ich auch nicht. Hört sich fast schon verboten an. Und ja, damit kann man eben auch die Bilder machen. Man kann sie auch mit einem Ort versehen, ja, also man kann die Ortsdaten mit angeben, und dann wird das auch da mit verbreitet in PicPLZ. Ja, also so ist das. Kein Grund für Instagram, meiner Meinung nach. Warum der Hype? Ich weiß es nicht genau. Ich habe ja schon spekuliert, warum das kommt. Aber vielleicht guckt ihr euch mal die Alternativen dazu an. Ich bin darauf gekommen, weil eben die Woche alles voll war mit, ja, bald kommt Instagram und man kann sich vorregistrieren, und ich würde mich garantiert nicht vorregistrieren. Nein, nicht noch ein Programm, ein unnützes Programm, das App-Speicher verbraucht für Sachen zu machen, die andere Programme schon längst können. Humble Bundle 2, und damit komme ich zu den News, ist jetzt erhältlich. Wer sich daran erinnern kann, es gab mal ein Humble Bundle, ja, mit sehr schönen vielen Spielen. Jetzt gibt es die Fortsetzung dazu, ja, das Humble Bundle 2 mit etlichen Spielen wieder, gute Spiele, wie ich finde auch, also zumindest mal qualitativ, ob es natürlich einem gefällt von der Thematik her, ist was anderes. Es gibt Abaddon, The Black Fortress, da will ich immer Avalon sagen, Abaddon, The Black Fortress, Cox, ein 3D-Puzzler, und ja, da kriegt man schon die Krise beim Zuschauen, ja. Puzzle-Fans dürfte das aber sehr, sehr freuen. Dann gibt es noch Sandbound. Das ist ein meditativer Puzzler, ja, wie es so schön heißt, Sandbound. Und der glänzt mit sehr guter Grafik. Dann auch, das Spiel nennt sich Cannabelt oder Cannabalt. Und da gibt es auch übrigens den Soundtrack zu diesen ganzen Games. Das ist und Cannonball ist ein Plattform-Rennspiel, ja, also kein Jump'n'Run im Prinzip, sondern das ist so ein Plattform-Renner. Ja, ich würde schon fast sagen, so ein Mittelgenre zwischendrin, ja, wo eben die Figur losrennt in einem Affenzahn, und man muss eben Hindernissen ausweichen, drüber springen, ducken und so weiter und so weiter und so weiter. Nee, ducken gibt es, glaube ich, hier nicht, nur springen. Das Besondere an diesem Humble Bundle ist, dass ihr nur so viel zahlen müsst, wie ihr wollt. Tatsache, ihr müsst nur so viel zahlen, wie ihr wollt. Das heißt, ihr könnt, ja, ich glaube, ich weiß nicht wo, ob es da eine Untergrenze gibt. Offenbar nicht, ja. Also ich meine, theoretisch könnt ihr es für 10 Cent kaufen, ja. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr auch mehr zahlen. Das Ganze ist auch für einen guten Zweck, ja. Und das ist schon mal was. Und ja, wenn ich jetzt hier hingucke, Custom Amount, nur mal so zum Test. Moment mal, ob das geht. Ja, also es geht tatsächlich. 10 Cent könnte man dafür ein. Aber Sinn von dem Ganzen ist natürlich, man gibt es ein, wie viel man ausgeben will. Also ich sag mal, ich möchte gern hier jetzt, sagen wir mal, 7 Dollar ausgeben. Na, gerechnet wird hier in Dollar. Dann kann man einstellen, wie man das Ganze aufteilen will. Denn man kann nämlich sagen, die Entwickler von dem Spiel bekommen einen gewissen Betrag, und man kann sagen, die eine gemeinnützige Organisation auszuwählen ist die Electronic Frontier Foundation oder das mal, ich glaube, dass ich das nicht auswendig weiß. Electronic Frontier Foundation, genau. Ah, wusste doch. Und oder die Organisation Child's Play und natürlich auch den Machern von Humble Tip, ja. Bei diesen kann man dann eben frei einstellen, wie viel wer bekommt. Also ich kann zum Beispiel jetzt sagen hier, okay, die Entwickler sollen von diesen 7 Dollar, sagen wir mal, 3 Dollar bekommen insgesamt, ja. Man kann es sogar noch abstufen, ja, also zum Beispiel, gut, Sandbound, das Puzzle sollte mir am besten gefallen, dann kriegt der mal etwas mehr, nämlich 80 Cent, dafür kriegen die anderen halt ein bisschen weniger. Ja. So ist das. Das Leben ist hart. So, 80, egal, 81 Cent, so, und die anderen werden jetzt dann eben mit 55 Cent dann abgespeist. Genial. Also so sieht das aus, ja. Und dann kann es ist jetzt hier in diesem Splitter mit drin 2,65 geht dann eben an die gemeinnützige Organisation. Das sage ich jetzt mal die Electronic Frontier Foundation. Die soll mehr bekommen hier. Die soll 2 Dollar bekommen davon. Und dann kriegt eben Child's Play nur noch 64 Cent. Und Humble Tip, ja, sag ich mal, die sollen nur 1 Dollar bekommen. Das ist zwar nett, dass sie das machen, aber die bekommen dafür nur 1 Dollar. Ja. Nee, ich bin noch knausrischer zu denen. Ich gebe denen nur 50 Cent. Und das erhöht natürlich wieder alles bei den anderen. Ja. Also das heißt, die Charity bekommt dann eben insgesamt 3,3 Dollar und die Entwickler bekommen 3,45 Dollar dann zusammen. Also ihr seht, das ist schon ja, kleine Spielerei. Jetzt habe ich so viel Platz, so viel Zeit verbraucht mit dem Thema, aber ich finde es sehr interessant. Also ihr könnt frei auswählen, wenn ihr mehr zahlt als der Durchschnitt. Der liegt momentan bei 6,42 Dollar. Der wird aber noch steigen. Also beeilt euch. Ich weiß nicht, wie hoch er ist, wenn der Podcast morgen ausgestrahlt wird. Heute ist Sonntag, als ich jetzt hier aufzeichne. Und 8 Tage geht das jetzt noch. Und das Ganze, also wenn ihr dann eben über diesen 6,42 Dollar im Moment Durchschnittswert kommt, dann be bekommt ihr noch ein Spiel zusätzlich und das ist nämlich Swords and Soldiers. Ja, dies bekommt ihr nur, wenn ihr über den Durchschnitt bezahlt. Und mit den 7 Dollar, das wäre jetzt über dem Durchschnitt. Ja, das heißt, das Spiel wäre da eben mit dabei. So, und noch eine Besonderheit. Das Ganze ist eben hier nicht nur für Android, ja, dieses Bundle, sondern das ganze Spiele, und das ist kein Witz, diese funktionieren auch unter Mac, Windows und Linux. Also ihr könnt es auch unter New Linux benutzen. Diese Spiele funktionieren. Das heißt, ihr habt quasi für das Geld nicht nur die Android-Version, sondern das könnt ihr auch unter Linux, Windows und Mac spielen. Und das ist ja wohl mehr als fair. Ja. Und da wird auch angezeigt, wie viel Geld bereits eingegangen ist bei denen und wer am meisten gezahlt hat. Und es ist immer wieder faszinierend. Das hat mich auch gewundert bei dem Humble Bundle 1, dass da viele Leute sehr viel zahlen. Also es gibt sehr viele großzügige Menschen offenbar. Zum Beispiel hier die Nummer 1 von den Top Bezahlern. $314 hat der bezahlt für dieses Bundle. $314. Ja, und selbst der Platz 10 ist noch mit $125 vertreten. Gar nicht schlecht, muss ich sagen. Hut ab vor den Leuten. Ja. Wie da der Hintergrund ist, warum, weiß ich nicht. Vielleicht tatsächlich selbstloses Unterstützen der Entwickler oder eben auch, und das darf man ja nicht vergessen, der Charity, ja, für die Electronic Frontier Foundation oder Child's Play. Da kann man ja auch großzügigerweise spenden und dann eben als Goodie noch diese Programme mitbekommen. So kann das ja auch sein. Ja, muss man, darf man nicht vergessen. Der Durchschnitt, wie gesagt, 6,42 im Moment. $514.000 sind bereits hier eingegangen. 80.000 Mal ist das Bundle bereits gekauft worden und es ist ja noch lange hin. Und deswegen, ich finde es eine gute Idee, wenn wem also diese Spiele interessieren. Ich habe das verlinkt, da kannst du es nochmal angucken, da sind überall Videos mit dabei. Der könnte sich das ja mal überlegen. Ich werde es mir auf jeden Fall holen, dieses Bundle. Und wie gesagt, wer über den Durchschnitt zahlt, kriegt noch ein Sonderspiel mit dazu. Ist das nix? Hm? So, jetzt aber ganz, ganz schnell. Das nächste Thema kann ich bestimmt etwas kürzer abhaken. Oracle will jetzt nur noch unter $100 Millionen von Google Schadensersatz haben, ja, für die angebliche Verletzung von Patenten. Unter $100 Millionen, in der Tat sind es etwa 32,3 Millionen. Da kommt allerdings noch ein paar Gebühren mit dazu. Ja, aber das ist auch das, was Google gesagt hat, was überhaupt als Streitwert angelegt werden kann. Ja, zwischen 37,5 Millionen und 46,6 Millionen und der Richter Richter William Elsap, der hat entschieden, 32,3 Millionen, ja, nein, hat er nicht, Entschuldigung, ja, er hat entschieden, dass die ursprünglichen $6 Milliarden wollte Oracle ursprünglich haben, ja, das hat er ziemlich deutlich gemacht, was er davon hält. Dann hat Oracle hier 2 Milliarden vorgeschlagen und auch das war dem Richter Elsap also viel zu hoch, ja, und das Verfahren drohte zu scheitern, ja, weil er hat klar gemacht, dass es eine solche Forderung nicht geben wird, ja, bei ihm in seinem Prozess. Und deswegen wurde jetzt eben alles von Oracle heruntergeschraubt und siehe da, sind jetzt nur noch 32,3 Millionen, die Oracle ansetzt. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist doch erbärmlich. Da muss man sich doch auch sonst fragen. Ich würde mal schon überlegen, ob also als Richter, ob ich das nicht auch mit einfügen soll, dass zuerst mal eine total überzogene Forderung kommt. 6 Milliarden wurden ursprünglich gefordert und jetzt sind noch 32,3 Millionen übrig. Was wollten die vorher machen? Wollten die vorher hier Google abrippen? Wollten die den Richter verkohlen? Oder was? Das ist ja unglaublich. Ja? Unglaublich. Und ich sag mal ehrlich, also Google hat quasi schon gewonnen. Ja? Ich sag's ganz ehrlich, weil wenn man sich das überlegt, was Oracle vorher gefordert hat, was jetzt noch übrig ist, selbst wenn Google diese 32,3 Millionen zahlen sollte, ja, was durchaus sein kann, weil das ist Portokasse, dann hat Google hier einen phänomenalen Sieg davon getragen, ja, also das ist alles andere als abschreckend für andere Firmen. Ja, 32,7 Millionen, das kann sich sogar noch, das können sich sogar noch kleinere Firmen leisten. Also da bleibt dann, sage ich mal, wieder Spielraum für andere Firmen zu sagen, okay, wir können unser eigenes System machen, weil diese 37,5 Millionen, die kriegen wir noch zusammen dann und dann machen wir das und gehen das Risiko ein. Also das ist dann nicht mehr so schlimm. Der Markt kann dadurch nicht kaputt gemacht werden. Aber es ist schon interessant. Möglicherweise wird vielleicht Google trotzdem noch das Verfahren anstreben und eventuell dann bei einer Niederlage doch noch mehr zahlen müssen. Weil es geht natürlich hier halt um prinzipielle Fragen, die geklärt werden muss. Wurden Patente verletzt oder nicht? Das ist nämlich die Frage. Und klar ist ja, wenn also festgestellt wird, oder Google sich eben jetzt einigt und sagt, okay, wir zahlen diese 37,5 Millionen, das ist ja das, was zurückliegt an Schaden. Ja? Also was schon entstanden ist, sozusagen. Ja? Natürlich muss dann Google auch weiterhin zahlen für Android an Oracle für diese Patente, die da eventuell betroffen sind. Ja? Und ich denke, das ist ja noch die wichtigere Frage. Ja? Will Google in Zukunft zahlen müssen? Ja? Und da kann es natürlich sein, dass sie dann sagen, nee, wir wollen das ein für alle Mal geklärt haben, weil wir glauben, wir verletzen keine Patente und deswegen so wollen wir auch nicht zahlen. Zack. Ja? Das könnte also durchaus sein. Ebenfalls so ganz, ganz kurz ansprechen möchte ich das Panasonic Eluga. Das soll nämlich im April kommen, und zwar auch bei uns. Da dürften einige sehr drauf gespannt sein. Ich habe schon mal gesagt, Panasonic hat eigentlich ganz gute Handys gemacht in der Vergangenheit, und vielleicht kann man da gespannt sein auf das 4,3 Zoll staub- und wasserfeste Telefon, das eben in Japan bei NTT Docomo erscheint am 29. März, und für Europa ist eben der Start des Eluga im April angekündigt. Und leider werden die beiden Versionen natürlich mal wieder mit Gingerbread laufen. Also hier tut sich gleich am Anfang Panasonic nicht mit Ruhm bekleckern. Ne? Es soll zwar Ice Cream Sandwich Update geben, aber trotzdem, ich finde es einfach ein Unding, dass eben noch überhaupt noch ein Telefon herauskommt mit Gingerbread. Und Jelly Bean ist ja schon im Kommen sozusagen. Ja, das ist nur noch wenige Monate und dann ist Jelly Bean da. Und deswegen, ja, die Hersteller müssen einfach mal ihren Hintern rumkriegen und jetzt was machen. Da hilft alles nichts. Und wenn die denken, die können das weiterhin so tun, dann werden sie irgendwann abgestraft werden. Amazon kriegt den Hintern rum offenbar, hat nämlich jetzt auch die Kindle-App oder aktualisiert. Und damit kann man eben jetzt neue Formate lesen. Das neue Kindle-Format 8 wird nämlich damit unterstützt. Das erste Format, das HTML5 und CSS3 Support hat. Aber bevor man jetzt hier in Jubelstürme ausbricht und sagt, ja, super, Kindle mit einem Open-Format, leider nicht. Ja. Das ist nach wie vor ein ganz geschlossenes, in sich abgesichertes System. Kindle Format 8 nennt sich das, Kindle Format 8. Und das ist die neue Generation sag ich mal, Beschreibungssystem, ja, das Gegenstück zu dem EPUB, wenn man so will. Da hatten die jetzt eben auch HTML5 und CSS3 unterstützt damit drin, damit eben die Formatierung eines Dokumentes eben viel, viel einfacher wird. Das ist schön, aber natürlich nach wie vor komplett verkapselt in DRM und eigenes Format eben. Also daher nichts Neues, aber durch diese Änderung gibt es jetzt auch Comics beispielsweise. Da plant ja Amazon Großes. Bisher gibt es über 1000 Kinderbücher und die Comics wie beispielsweise Batman, Superman, Curious George und Brown Bear. Okay, letzteres sagt mir überhaupt nichts. Sehr interessant ist noch, dass auch jetzt für die Android-Version, dass man da Dokumente empfangen kann über das E-Mail-to-Kindle-System. Und da jeder Nutzer hat jetzt automatisch eine Kindle.com-Adresse. Wenn man dort Dokumente hinschickt, werden die konvertiert und auf das Kindle oder auf die Kindle-App übertragen. Das ist sehr, sehr schön. Nur Vorsicht, ich weiß noch nicht genau, wie das aussieht mit der Berechnung, weil ja auch bei den Kindle-Hardware-Geräten Gebühren fällig werden können, wurde es zumindest mal in der Vergangenheit, wenn man über dieses WhisperSync-Dokumente eben zustellt. Deswegen Vorsicht, hier läuft das Ganze normalerweise eben über die Datenverbindung des Anbieters. Da kann es natürlich sein, dass das überhaupt gar nicht in Betracht gezogen wird. Dennoch mit Vorsicht zu genießen, bevor ihr jetzt hier, was weiß ich, zig Gigabyte an Daten hier rüber schickt auf eure Kindle-App. Das wäre dann vielleicht nicht ganz so gut. Ich werde mich darum auf jeden Fall noch genauer kümmern in einer der nächsten Sendungen, um auch rauszufinden, wie das dort ist mit dem Cloud-Speicher, ob die Dokumente, die man konvertieren lässt, in der Cloud gespeichert werden auch oder eben nur auf das Gerät, dafür, dass man das konvertiert. Und wenn wir mal schauen, muss ich alles, wie gesagt, noch ausprobieren, ganz genau. So, dann gibt es noch etwas Unschönes, was eben die Woche auch entdeckt wurde. Und ich muss schon sagen, entdeckt wurde. Ja. Und zwar geht es da um die um Play Music, also das, der Musikplayer von Android, heißt jetzt Play Music, ja, ein Streaming desselben oder von demselben. Und ja, da wurde nämlich jetzt entdeckt, dass es da ein Streaming-Limit gibt und auch ein Gerätelimit. Ja. Also man kann maximal 10 Geräte damit verbinden, mit diesem Google Music. Das ist wohl auch, sage ich mal, für die meisten kein Problem. Ja. Man kann die auch wieder deautorisieren und dann kann man wieder einem neuen Gerät zuordnen. Also das ist nicht, wenn man sagen, 10 Geräte ist wirklich mehr als genug, ja, für einen normalen Durchschnittsanwender. Dennoch, dieses Limit gibt es. Viel, viel wichtiger und schlimmer finde ich das Streaming-Limit. Zwar heißt es auch hier, dass man, also offizielle Stellungnahme von Google gibt es nicht, dass man eben sehr, sehr, sehr viel streamen muss, damit man jemals dieses Limit erreicht. Aber dennoch hat es jetzt hier einer geschafft und ein User, und der hat es dann auch gleich online gestellt, hier ein Screenshot. Und das ist nicht ganz so toll. Also wenn man jeden Tag 10 Stunden streamt, dann kann es knapp werden. Ich meine, es gibt Leute, die schalten tatsächlich ihren Musikstream ein, zum Beispiel der Markus mit dem Radiostream, ja. Online-Radio-Übungen finde ich auch sehr, sehr gut. Ja. Und da schaltet dann den Stream ein und lässt eben seine Musik den ganzen Tag im Hintergrund laufen. Irgendwann, wupp, hat man dann sein Streaming-Limit erreicht. Ja. Sinn von dem Ganzen weiß ich nicht. Tja. Auf jeden Fall wird es täglich wieder zurückgesetzt. Das heißt, wenn man einmal am Tag das Limit erreicht hat, dann wird es nächsten Tag ist es wieder frei und man kann ganz normal wieder Musik hören. Allerdings, es ist ein Rätsel, es bleibt mir ein Rätsel, wieso eben dieses Streaming-Limit nicht vorher irgendwie genannt wurde und vor allem, wie hoch das genau ist. Also das kann hier auch nur spekuliert werden. Ja. Also ich habe gern immer unlimited, ja, egal was. Ich habe unlimited Space, ja, unlimited Streaming, Bandwidth, alles. Ich möchte alles unlimited haben. Nicht, weil ich das unbedingt brauche. Ich bin meistens sogar weit, weit drunter unter den Streaming-Vorgaben, selbst bei ganz restriktiven Sachen. Ja. Aber ich möchte trotzdem gern zur Sicherheit frei haben. Weil wenn ich meine gesamte Musiksammlung alles komplett bei Google im Internet stehen habe, ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist, ich möchte mein Lied anhören und es funktioniert nicht mehr, weil mein Streaming-Limit erreicht ist. Das ist absolut nicht gut. Gut, also auch hier hoffe ich, dass Google sich da zu einer Stellungnahme mal irgendwann bereit erklärt und klarstellt, was jetzt hier eigentlich ist. Oh, sorry, das war ein bisschen laut. Ja, so sieht das also aus. Dann habe ich noch was. Das Samsung Galaxy Tab 11.6 ist oder soll gesichtet sein. ich tue es jetzt nur ganz, ganz kurz ansprechen. Traumhafte 2 Gigahertz soll das Gerät ja haben. Ah, da werde ich mich mal dran klemmen, ja, um zu sehen, was daran ist und wann das kommt. Und ja, ich bin echt gespannt. 2 Gigahertz. Also vor dem Samsung Galaxy Tab 11.6 soll ja sowieso noch ein Gerät kommen, der bereits eben diesen Eximus, heißt der, glaube ich, Eximus, Chip drin hat mit 2 Gigahertz. Ganz, ganz was Feines. Ja, kann ich kaum abwarten. wer sich schon mal aufgeregt hat, dass er keine SMS-Benachrichtigungen per Leuchtdiode mehr bekommen kann, ja, bei den neuen Geräten, ja, die meisten haben ja keine LED mehr, ja, auch das Nexus S, wo ich eigentlich vollkommen davon überzeugt war, dass da eine LED zu erkennen ist bei den Bildschirmen, bei den Fotos, die veröffentlicht wurden vorher. Ja, auch dort ist kein, leider kein, keine LED drin, und das bedeutet tatsächlich, ja, dass man eben die Benachrichtigung nach wie vor schauen muss, anschalten muss, oben gucken, ob was in der Notification Bar steht, und wenn nicht, ja, kann man ausschalten, das kostet natürlich Strom. Die Lösung ist, die es dafür gibt, Flash Blink App nennt sich die kostet auch Strom. Wie viel, weiß ich noch nicht. Ja. Würde mir das mal antun. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das einiges an Strom frisst. Ja. Und ihr werdet es nicht für möglich halten. Es ist auch kein April-Scherzen für Früder, sondern es ist tatsächlich so. Ja. Ich muss mal gucken, ob das wirklich kein April-Scherz ist für Früder. 25, da ist ja schon ziemlich nah. Nein, es gibt eine App von XDA, Flash Blink App nennt sich die, und damit könnt ihr mit dem Kamerablitz euch anzeigen lassen, wenn eine Nachricht für euch bereit liegt. Ja, mit dem Kamerablitz, so ist das. Ich find's immer noch skurril, aber es ist offenbar eine Möglichkeit, ja, den wertvollen Blitz oder wertvollen optischen Indikator zu bekommen. Ich bin ja immer noch skeptisch. Ich muss das Teil mal ausprobieren. Ich habe es natürlich installiert, weil ich das natürlich mal wieder komplett als sinnlos empfinde. Ja. Aber nichtsdestotrotz werde ich mir es natürlich mal genauer angucken. Und wenn es dann April-Scherz ist, dann kriege ich die Krise. Es sind ja jede Menge Smileys drin im Text. Ich kann mir das fast nicht vorstellen, ja, weil also das ist schon, ich finde das schon ziemlich skurril. Ne? Also man kann dann einstellen für einkommende Anrufe oder SMS, offenbar leider nicht für Mails, das wäre fast noch wichtiger gewesen für mich, aber naja, schauen wir mal. Vielleicht wird das noch hinzugefügt irgendwann. Also auf jeden Fall könnt ihr schon mal gucken nach Flash Blink App. Link findet ihr auf ancast.netcast.com, und ja, dann könnt ihr das selbst ausprobieren. So, und jetzt zum Community-Teil mit, oder heute Nachrichten von Google Plus. Mails kamen keine rein heute. Ja, das ist ja Wahnsinn, ihr seid wunschlos glücklich, ja. Außer ein paar nette Mails, die sich ja über die positive Qualität des Uncasts geäußert haben. Vielen Dank, Leute. Sehr schön. Es freut mich immer wieder. Das spornt auch an, hier immer weiterzumachen. Und auf Google Plus habe ich dann eben auch noch ein paar kleine Fragen oder ja, Fragen kann man schon sagen, bekommen. Einmal habe ich hier Moment, ich schau mal hier, genau, ja. Einmal habe ich hier von Ingo wieder eine Nachricht bekommen, ein Kommentar hier, unter dem Frag-Rio Kapitel 4. Und zwar mit dem Huawei oder Huawei Handy, ja, das da jetzt kommen soll, also ein etwas besseres Handy. Bisher sind die bekannt geworden durch Niedrigpreis-Handys. Ich lese einfach mal vor, was er geschrieben hat. Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass einige Billiganbieter, nicht abwertend gemeint, gibt die Handys auf den Markt werfen. Besonders ist mir Huawei mit dem X3 aufgefallen. Das habe ich einmal testen können. Natürlich nicht so gut wie mein Galaxy W. Müsste ich da Galaxy W sagen. Aber auch nicht wirklich schlecht. Ja, klar, wenn das Galaxy W ist natürlich schon ein sehr, sehr gutes Gerät, klar. Weiter. Huawei hat jetzt auch ein Power-Handy auf den Markt geworfen und setzt hiermit neue Maßstäbe in Preis und Leistung. Bekommen Samsung und Co. nun Stress? Der Andreas hat da auch dazu geschrieben, ich finde, das wird am Preis-Leistungs-Verhältnis und an der Update-Politik liegen. Ich wäre durchaus bereit, ein Huawei-Smartphone zu kaufen. Das X3 würde für mich allerdings nicht in Frage kommen, da ich mich gerne als Power-User bezeichne. Sollte Huawei ein Samsung Galaxy S3 identisches Gerät für 100 Euro weniger anbieten, würde das bestimmt in die engere Auswahl kommen. Mich würde es überraschen, wenn diese Entwicklung nicht viele teilen werden. Außerdem belebt Konkurrenz das Geschäft. Ich denke also, dass auch Samsung eventuell Alternativ-Smartphones schon merken wird. Und ja, ich kann da eigentlich nur zustimmen an beide Überlegungen, die gemacht wurden. Natürlich ist Huawei erstmal ein Billiganbieter bei uns, aber nur bei uns. Es gibt auch Länder, in denen Huawei auch schon vor Android sehr, sehr hochwertige Geräte angeboten hat. Also das heißt, die können das machen. Ja. Es ist natürlich die Frage Preis, klar. Huawei, von einem Huawei-Gerät erwartet man billigster Preis. Ja, ganz klar. Ich glaube aber nicht, dass es bei Huawei jetzt nur noch darum geht, das neue Power-Gerät, was da kommen wird. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Und ich sag's euch aber gleich, es hängt, ich würde sagen, also zumindest mal bei mir nicht so sehr am Preis und nicht so sehr an der Marke an sich, ja. Ob jetzt Plus oder Minus, ja, also positiv oder negativ, sondern es hängt bei mir rein nur um die, was kommt, was es bei anderen nicht gibt. Ja. Zum Beispiel, wenn es jetzt ein super gutes Handy ist, mit einer wieder anderen Oberfläche, ja, dann gefällt mir das nicht ganz so gut. Das ist auch das, was mich jetzt diese Samsung Galaxy Geräte, die hole ich mir auch aus dem Grund eben nicht, immer wenn die Entscheidung ansteht, weil eben dieses TouchWiz drauf ist. Mag ich nicht, will ich nicht, ich will Android. Das heißt, für mich kommen eigentlich momentan nur Nexus-Geräte in Frage. Und das ist nämlich genau der Knackpunkt. Was bietet jetzt aber Huawei, was die anderen nicht haben? Wo können die sich absetzen? Mit einer weiteren Oberfläche, ich glaube nicht, dass das die richtige Lösung ist. Wenn sich jetzt, und das ist natürlich auch eine Voraussetzung dafür, wenn sich jetzt mit Ice Cream Sandwich Huawei dieser Oberfläche verschreiben würde und ein pures Ice Cream Sandwich Gerät rausbringen würde und das auch noch zu einem vernünftigen Preis, boah, dann wüsste ich, wer gleich im Laden stehen würde. Ja? Würde ich noch schnell ein paar Omas verkaufen und dann würde ich mich da hinstellen und würde mir das Teil holen, das ist ja wohl ganz klar. Nur, ich bezweifle halt jetzt momentan, dass es dass Huawei diesen Aha-Effekt rüberbringen kann, werden sie ein eigenes Ice Cream Sandwich machen? Ich weiß nicht. Dann zu Hardware, auch da ist es so, günstige Hardware gibt's schon viele, ja, preis-leistungsmäßig sowieso. Und auch da müssen sie etwas machen, wo sie sich ein bisschen absetzen damit, ja, besonders viel Leistung ist halt schwierig, wenn erwartet wird, dass es besonders günstig ist. Ja, es ist durchaus machbar, aber man kann nicht das beste und schnellste Handy erwarten und dann auch noch das billigste zusammen. Ja, man kann ein sehr, sehr gutes Handy erwarten, das sehr, sehr günstig ist. Deswegen denke ich, wird Huawei noch schwer haben gegen die Großen. Und da komme ich dann jetzt eben zur Frage, bekommen Samsung und Co. nun Stress? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass sie nicht wirklich Stress bekommen würden. Bei uns, also ich betone immer wieder bei uns, ja, Huawei hat seine Märkte. Bei uns ist es halt so, dass Samsung und HTC und Konsorten eben schon sehr viel bekannt, dass sie sehr viel mehr Marktanteil haben und Huawei eben ziemlich unbekannt ist. Und da ist eben auch wieder eine Schwierigkeit, weil viele Leute kaufen eben nach Marken. Ja, ich möchte einen Samsung haben, ne? Ich möchte einen HTC haben. HTC hat es geschafft, hat ja aber auch lange genug gedauert bei HTC. Früher war HTC so eine ähnliche Situation wie Huawei. Ich möchte dann auch deswegen nicht sagen, dass Huawei das nicht schaffen würde, nur ich glaube, das könnte noch eine Zeit lang dauern. Ich würde mir auf jeden Fall die Huawei-Geräte ganz genau angucken, vor allem dieses Power-Gerät, was eben da sich davon absetzt, ja, und dann bin ich der Erste, wo sich für diese neuen Geräte von relativ unbekannten Firmen da begeistern kann. Das wisst ihr. Ich liebe Außenseiter. Der Andreas hat noch geschrieben, was mich aktuell interessieren würde, Rio, was beziehungsweise welche neuen Funktionen erhoffst du dir von Jelly Bean? Boah, eine schwierige Frage. Was ich mir erhoffe, also was ich erwarte, es ist immer so eine Sache. Ich wüsste, das habe ich auch schon bei Gingerbread gesagt, ich wüsste eigentlich nicht, was noch viel besser gemacht werden kann an Android. Aber die Google-Leute lassen sich da immer mehr einfallen. Ja. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass das Android sich zu etwas entwickelt, was eigentlich gut war, aber nicht mehr dann gut ist, beziehungsweise nicht so entwickelt, wie ich es eigentlich vorgestellt habe, weil ich möchte kein zweites iOS haben. Ja. Das ist, dann würde ich mir kein Android mehr kaufen, weil wenn ich iOS wollte, dann würde ich mir ein iPhone kaufen. Ja. Deswegen muss man immer aufpassen, dass sie sich nicht zu sehr annähern. Ja. Ich möchte schon eine Oberfläche, eine Android-Oberfläche haben, ja, und nicht irgendwas anderes mit immer weiteren Designspielereien, die aber im Endeffekt das Gerät nur verlangsamen und mir nichts Effektives bringen. Ja. Ich mag zwar schon nettes Aussehen und Design und so weiter, aber das muss nicht unbedingt dann heißen, dass Leistung für Design geopfert wird. Ja, im Gegenteil. Also wenn ich danach entscheide, dann wird immer die Leistung gewinnen. Ja, dann pfeife ich aufs Design. Sorry. Ich weiß, ich bin da nicht bei der Hauptgruppe, sage ich mal, vertreten in Deutschland. Da geht es hauptsächlich um Design offenbar. Ich weiß es nicht genau, aber ich vermute das mal. Nur was ich erwarten kann von Jelly Bean, ich erwarte einfach, dass es die bestehenden Funktionen und auch das bestehende Design bei Jelly Bean einfach nur ein bisschen verbessert wird. Ich erwarte, dass die Leistung weiter verbessert wird, also das heißt die Effektivität, und ich glaube, das war bei Android 1.5 bis 2.2. Ja, war das bei Android eine Sache der Leistung. Es wurde kontinuierlich die Leistung verbessert bei den Geräten. Insbesondere von 1.5 auf 1.6 und dann nochmal von 2 auf 2.0. Und jetzt flacht das Ganze aber ein bisschen ab, muss man leider sagen, wo es eben leider nicht mehr um Performance-Steigerung geht, sondern nur noch darum, dass alles slick aussieht, wie das jetzt so schön heißt, ja. Und das tut sogar das Betriebssystem aufblähen und eben auch wiederum langsamer machen. Deswegen erwarte ich von Jelly Bean, dass es eben hauptsächlich unter der Haube die Leistung verbessert, weil die Oberfläche von Ice Cream Sandwich ist eigentlich grandios, wie ich finde. Da muss man eigentlich nicht mehr viel dran machen. Wenn man die jetzt wieder komplett ändern würde, wäre das schlecht. Ja, sehr schlecht. Mit Ice Cream Sandwich wurde erstmal ein Standard entwickelt, wo die Leute auch sagen, ja, wow, Ice Cream Sandwich, das will ich haben. Muss nicht mehr heißt, also so von wegen, ja, oder wo man das auch als Argument nehmen kann gegen Sense, gegen TouchWiz, ja, und die ganzen anderen Oberflächen, gegen Motoblur, weil auch die Leute das auch schon durch die Public Relations da von Google schon aufgeschnappt haben. Ice Cream Sandwich, das ist das neue Design, und dieses neue Design muss bei Jelly Bean weiterhin gepflegt werden, ja. dass es vielleicht ein paar kleine Änderungen gibt, ja. Funktionen, was könnte an Funktionen noch hinzugefügt werden? Sicherlich vieles, was mir jetzt auf den ersten, im ersten Moment nicht einfällt, ja. Es gibt immer Möglichkeiten, wie man etwas verbessern kann. Nur finde ich, dass das Android von der Funktionsvielfalt her schon ziemlich weit ist, ja. Was ich mir vielleicht vorstellen kann, was ich mir auch vielleicht ein bisschen erhoffe, ist die bessere Integration von Social Networks in Jelly Bean dann. Muss nicht unbedingt nur Google Plus sein, aber auch Google Plus. Ja. Aber ihr seht, da gibt es gleich schon wieder Probleme, ja. Wenn Google Plus direkt integriert wird und ja, dann das, die Schlagzeile mit dem Auto-Upload von Bildern hat ja bei Unwissenden, sage ich mal, knallhart, ja, bei Leuten, die keine Ahnung von dem Ganzen haben, wieder mal dank Presse für Furore gesorgt, die jetzt denken, oh, wir werden komplett ausspioniert, böses Google, ja. Das seht ihr schon, ne, wo das Problem liegt, wenn ich mir eine App runterladen muss, damit das Telefon das macht, dann ist es wieder eine andere Ausgangshaltung, wenn alles integriert ist. Von daher muss Google da halt auch aufpassen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt unbedingt erforderlich ist, aber sowas wäre vielleicht nicht schlecht. Und ehrlich gesagt, ich erwarte von Jelly Bean hauptsächlich, dass eben die Performance verbessert wird, ein paar Bugs beseitigt werden, ein paar kleinere Bugs, ja, hört sich so schlimm an, Bugs, ja, Android verbuggt, ich sehe schon wieder die Schlagzeile, ja. Aber da meine ich vielleicht so ein paar kleine Ungereimtheiten eben, ja, die mal auftreten können bei Ice Cream Sandwich und da vielleicht eben eventuell noch was gemacht wird. Ich hoffe nicht, dass wieder eine riesen Palette von Funktionen eingeführt wird, die wiederum dann von den Bugs befreit werden muss, sondern da hoffe ich eben, dass Jelly Bean mehr oder minder ein Wartungsupdate ist. Ich glaube, das trifft's genau. So werden vielleicht zwar einige enttäuscht sein, aber ich denke, das ist notwendiger, als jetzt wieder eine neue Oberfläche einzuführen oder neue Funktionen, die dann wiederum über Monate hinweg gewartet werden müssen und bis die Carrier dann die Updates ausliefern und so weiter und so weiter und so weiter. Und Carrier, ja, eine Sache erhoffe ich mir, ja, aber ich erwarte es nicht, weil es eigentlich vollkommen utopisch ist. Ja. Aber ich würde mir wünschen, dass Google etwas rigoroser und etwas härter gegen die Hardwarehersteller vorgehen, die eben Android zum Teil kaputt skinnen. Ja. Ich finde, es sollte Pflicht sein, dass bei Jelly Bean, wer Jelly Bean auf seine Handys machen will, der muss die Originaloberfläche im Gerät zur Verfügung stellen und eventuell eine eigene Oberfläche wie HTC Sense oder eben TouchWiz nur noch auf Wunsch im Gerät aktivieren lassen, den Kunden. Es muss die Originaloberfläche da sein, weil das ist, sage ich euch gleich, das ist der Haupt negative Punkt bei Android, ist die unterschiedlichen Oberflächen und dass Google es nicht hinbekommt, die Firmen dazu zu animieren, das Original-Android zu benutzen. Weil was ist denn ein Originalsystem wert, wenn es nicht benutzt wird, wenn es nicht optisch so aussieht, wenn die Leute sich nicht damit identifizieren können? Und ich denke, da muss Google dann eben darauf hinarbeiten, die Möglichkeiten haben sie. Die können zum Beispiel sagen, wer Jelly Bean einsetzen will mit Google Market und Mail und so weiter, der muss eben hier die Originaloberfläche nutzen. Und ansonsten haben die eben inoffizielle die Geräte wie eben Arcos beispielsweise. Ja, und dann kam noch von Mark eine Anfrage wegen dem Feed in den Shownotes. Hat sich dann erledigt, aber ich muss trotzdem noch mal sagen, die Shownotes und Links und so weiter, die gibt's nur in dem Ogworbis Feed. Und die Links findet ihr auf uncast.netcast.com. Dort ist auch dann der Ogworbis Feed beheimatet. Der MP3-Feed ist nur eine Sparfunktion für die Leute, die jetzt kein Ogworbis können. Kann normalerweise gar nicht sein, aber das Thema hatten wir schon. Ogworbis Rules, und deswegen ist das auch der Hauptfeed. besserer Qualität mit niedrigerer Bitrate. Und dort gibt es das Ganze und das MP3-Feed ist wie gesagt nur ein Notfeed. Da gibt es nur den Titel und den Link zu der Hauptseite. Okay. Dann würde ich sagen, App der Woche ist angesagt und da habe ich diesmal Zookeeper DX Touch Edition und 79 Cent kostet das Teil im Moment. Und ihr werdet jetzt nicht glauben, ja, das ist genau das Zookeeper, das zum Beispiel auch auf dem Nintendo DS herauskam für, was weiß ich, 30 Euro war das damals, genau. Und da seht ihr schon, das war für mich immer wieder ein Beispiel, wohin der Trend geht, ja, bei den Spielen. Überlegt euch mal 30 Euro gegen 79 Cent und das ist das gleiche Spiel und richtig schön gemacht. So wie man Zookeeper kennt, das Original Zookeeper übrigens ein Vorreiter von vielen, vielen Puzzlespielen. Und das kann man jetzt würdigen. Ja, und die Wertungen sind entsprechend gut, auch 4,3 ist die Durchschnittsbewertung. Läuft sowohl auf meinem Samsung Galaxy Tab Original wie auch auf dem Nexus S und der Ice Cream Sandwich einwandfrei. Das Spiel ist süchtig machen, also man verbringt ruckzuck einige Stunden damit zu spielen. Vorsicht also. das Prinzip ist ganz, ganz simpel. Man hat hier, in dem Fall sind es eben Tiere. Und immer wenn drei Tiere mindestens zusammenkommen, ja, vertikal oder horizontal, dann lösen sie sich auf, poppen weg und die Reihe fällt nach unten, oben kommen Tiere weiter runtergefallen und somit können dann schöne Kettenreaktionen erfolgen. Um die geht es auch, um möglichst viele Punkte zu gewinnen. Die Story ist profan, die da hinten dran steht, wenn auch witzig gemacht, ja, mit dem immer nörgelnden Chef, egal wie gut man ist. Und es gibt da zwei Spielmodis, also einmal diese normale Arcade-Modus, wenn man so will, ja, wo man dann eben bestimmte Zeit hat, immer weitere Aufgaben zu finden. Also eine bestimmte Anzahl von Tieren muss man da dann ja aufpoppen lassen, um dann eben, das hat sich jetzt richtig grausam angehört, oder? Naja, egal. Bis dann eben das nächste Level kommt. Ja. Und dann gibt's noch einen 100 Tier-Fang-Modus. Ja, da muss man immer 100 Tiere von allen fangen. Und jedes Mal, wenn man eine Sorte voll hat, wird man ein Level hochgestuft und dann wird aber auch die Zeit immer knapper. Und die Zeit, das ist der Faktor bei Zookeeper. Am Anfang fällt die noch gar nicht auf. Einmal kann man es kaum noch schaffen. Ja, und irgendwann ist dann eben auch Schluss, wo es nicht mehr weitergehen kann. Und wie gut ihr seid, das ja, das könnt ihr dann hier rausfinden. Zookeeper DX Touch Edition 79 Cent, meine App der Woche diesmal. Und das ist das Ende der Folge 89 vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Und nächste Woche werde ich dann, wie gesagt, mal vielleicht noch ein paar neue Informationen zum Huawei kriegen. Kann ich noch nicht ganz versprechen. Und schauen wir mal, was noch so alles passiert. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, wie immer Google Plus Uncast einfach oben in der Suche eingeben. Dort könnt ihr auch dann wieder diesen Frag-Rio-Thread finden. Ihr könnt mich auch erreichen unter @androidcast. Bitte keine Personal Mails über Twitter. Wenn ihr Personal Mails schreiben wollt, macht das über die gute alte E-Mail, die kriege ich sofort. uncast@thenetcast.com. Und ja, damit sage ich auch, habt eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und die Antennen gespitzt. Bis dann, tschüss! world.